Manchmal glaubst du, dass es nicht mehr weitergeht und dein Herz ist schwer und ohne Mut. Bis die Sonne plötzlich hell am Himmel steht und du fühlst, es wird doch alles gut. Nach dem Regen scheint Sonne, nach dem Weinen wird gelacht. Und wieder lalala. Man vergisst all das Schwere, ja, so wird es gemacht. Jubel, Trubel, Heiterkeit, das wäre ja gelacht. Das ist so, ja, das ist so. Und bleibt so, so. Mein Liebling, solange wie die Welt sich dreht, nach dem Regen scheint Sonne, nach dem Weinen wird gelacht. Oder wieder lalala, das wäre ja gelacht. Das ist so, ja, das ist so.